Ne, und stellt sich vor den Wandteppich. Natürlich muss er noch etwas loswerden. Ja, genau. Ich habe das schon immer geahnt. Wissen Sie, diese Adelheid, ganz tolle Frau. Eine echte Heldin. Es gibt ja sogar Leute, die glaubhaft versichern, dass sie eine direkte Vorfahrin von mir ist. Da hat Siegmann jetzt aber ein bisschen dick aufgetragen. Das scheint ihn aber nicht zu stören. Er sonnt sich geradezu in der Aufmerksamkeit. Ida nutzt die Gunst der Stunde, um den Direktor auf etwas festzunageln, was ihr schon die ganze Zeit auf der Seele brennt. Eine Heldin, genau wie unsere Miss Cornfield. Und deshalb hat Direktor Siegmann auch beschlossen, das Einverständnis ihrer Behörde natürlich vorausgesetzt, sie zur Oberstudienrätin zu befördern. Die Schulrätin nickt eifrig. Das Einverständnis haben sie. So kalt erwischt kann Siegmann kaum noch widersprechen. Ja, natürlich, da hat sie recht. Unsere Ida. Damit hat sich jetzt wirklich alles zum Guten gewendet. Selbst ein unvergesslicher Abend wie dieser geht einmal zu Ende. Die Schüler versammeln sich noch einmal vor dem abfahrbereiten roten Bus auf dem Schulhof. Miss Cornfield und Mortimer haben ihnen noch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Liebe Kinder, ich bin so stolz auf euch. Und nicht nur, weil ihr ein wunderbares Stück aufgeführt habt. Ja. Sondern auch, weil ihr am Ende alle zusammengehalten habt. Darum geht es in einer magischen Gemeinschaft. Und die seid ihr. Aber leider muss ich jetzt los, das nächste magische Tier suchen. Und wohin? Mein Gefühl sagt mir, dass es diesmal nach Frankreich geht. Mortimer hält einen Reiseführer hoch. Henrietta liest: Paris, die Stadt der Liebe. Nein, Paris, die Stadt der... Hey, das wäre richtig. Man ist eben nie zu alt zum Lernen. Auch nicht mit fast 200. Der Inhaber der magischen Zuhandlung steigt in den Bus. Kinder, ich muss dann mal. Pinky flattert hinterher und schon sind sie startklar. Tschüssikowski, auf nach Paris, allez, allez. Owaski. Schwesterherz. Mortimer und seine Schwester werfen sich zum Abschied noch Kusshändchen zu. Dann rollt der rote Bus durchs Tor hinaus. Tschüss, mach's gut. Nach und nach machen sich die Schüler auf den Heimweg.